Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Weimar, 4. September 1787. Heute ist Posttag. Ihr erwartet einen Brief und den sollt ihr haben. Ich lebe noch und liebe euch herzlich, aber der Kopf ist mir ganz abscheulich von einem kleinen Rausche verwüstet, den ich mir gestern Nacht in einem Tête-à-Tête mit Bode geholt habe. Lasst mir's also nach, bis ich nüchtern bin. Heute hab ich getan, was ich konnte. Es. Postskriptum. Wahrscheinlich hast du mir vorige Woche geschrieben, aber den Brief werd ich erst kommenden Sonntag erhalten, weil er vermutlich über Meiningen wird gelaufen sein. Adieu.